Ich habe schon als Kind davon geträumt, mein Haus und meine Straße eines Tages aus der Luft sehen zu können. Ganz neidisch war ich immer auf die Vögel, denn sie konnten das, wovon ich nur träumen konnte, schon mit wenigen Wochen. Dass ich meinen Kindheitstraum heute als Beruf leben kann, verdanke ich teilweise einem Zufall. Ich bin gelernte Fotografin und arbeite seit mehreren Jahren freiberuflich für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Als vor ein paar Jahren die ersten Drohnen auf den Markt kamen, wollte ich unbedingt eine ausprobieren und habe mir eine besorgt. Mittlerweile habe ich eine professionelle Drohne, mit der ich in einer sehr hohen Auflösung fotografieren oder Live-Aufnahmen machen kann. Da die Drohne ohne die Fotoausrüstung schon mehr als 2 Kilogramm wiegt, musste ich einen Drohnenführerschein machen, der ist nämlich seit dem 1. Oktober 2017 Pflicht. Ganz einfach war das nicht. Eine Pilotenlizenz hatte ich nämlich nicht. Stattdessen habe ich eine Prüfung beim Luftfahrtbundesamt abgelegt und bin nun seit etwa einem Jahr offiziell Drohnenpilotin. Zwar arbeite ich weiterhin auch in meinem ersten Beruf als Fotografin, ich bekomme aber auch schon relativ viele Aufträge als Drohnenpilotin. Letzten Sommer habe ich zum Beispiel im Auftrag einer Landesbehörde die Landschaft unserer Region vermessen. Die meisten Aufträge sind eine Art Kombinationen aus meinem alten und meinem neuen Beruf. So dokumentiere ich aus der Luft verschiedene Massenveranstaltungen. Gerade vor 2 Wochen habe ich für das deutsche Fernsehen eine Live-Übertragung von einem Marathonlauf übernommen. Dabei musste ich als Pilotin nicht nur dieses mittlerweile hochkomplexe Fluggerät steuern, sondern auch dafür sorgen, dass das Livestreaming technisch perfekt abläuft. Wie sich der Markt weiterentwickeln wird, ist im Moment schwer abzusehen. Unter Fachleuten wird oft darüber diskutiert, dass die Pakete in manchen Großstädten bald auf dem Luftweg transportiert und zugestellt werden. Somit sind Drohnen und Drohnenpiloten auch für Logistikunternehmen interessant. Ich für meinen Teil bin mir sicher, dass mein Beruf Zukunft hat.